Abschnitt 10 aus Der Hund von Baskerville von Arthur Conan Doyle, übersetzt von Heinrich Dornack. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 10. Kapitel: Auszug aus meinem Tagebuch. Bis zu diesem Punkt meiner Erzählung brauchte ich nur die Berichte abzuschreiben, die ich im Anfang meines Aufenthaltes auf Baskerville Hall an Sherlock Holmes sandte. Jetzt bin ich jedoch an einer Wendung angelangt, wo diese Methode sich nicht mehr anwenden lässt. Ich muss von nun an wieder aus meinen Erinnerungen schöpfen, habe dabei aber als Unterlage die Aufzeichnungen, die ich damals in mein Tagebuch eintrug. Ich gebe zunächst einige Auszüge daraus und komme dann sofort zu jenen Ereignissen, die sich in unauslöschlichen Zügen meinem Gedächtnis eingeprägt haben. Ich beginne mit dem Morgen, der auf unsere ergebnislose Jagd nach dem Sträfling und auf die anderen seltsamen Erscheinungen in der Mooreinsamkeit folgte. Den 16. Oktober. Ein trüber, nebliger Tag mit unaufhörlichem, feinen Sprühregen. Das Haus ist in schwere Wolken gehüllt, die sich von Zeit zu Zeit lichten und dann einen Blick auf die öden Wellenlinien der Moorlandschaft eröffnen. Auf den Flanken der Hügel sieht man dünne, silberweiße Adern und die Granitblöcke leuchten in der Ferne auf, wenn ein Lichtschein auf ihr nasses Gestein fällt. Melancholische Stimmung draußen und drinnen. Der Baronet ist nach den Aufregungen der letzten Nacht abgespannt und in düsterer Laune. Mir selber ist das Herz schwer und ich habe das Gefühl, dass eine Gefahr droht. Eine immer gegenwärtige Gefahr, die umso furchtbarer ist, da ich nicht angeben kann, worin sie besteht. Und habe ich nicht Ursache zu solchen Befürchtungen? Wir blicken jetzt auf eine lange Reihenfolge einzelner Ereignisse zurück, die alle ohne Ausnahme darauf schließen lassen, dass irgendeine unheimliche Macht in unserer Nähe am Werke ist. Da ist zunächst der Tod des vorigen Schlossherrn, ein Ereignis, das so genau mit den Überlieferungen der alten Familiensage übereinstimmt. Dann haben wir die Berichte zahlreicher Landleute, die alle eine grausige Kreatur auf dem Moor gesehen haben. Zweimal hörte ich mit meinen eigenen Ohren jenen Laut, der dem fernen Gebell eines großen Hundes gleicht. Es ist unglaublich, ja unmöglich, dass dieser Laut wirklich dem Gebiet des Übernatürlichen angehört. Einen Gespensterhund, der körperliche Fußspuren zurücklässt und die Luft mit seinem Geheul erfüllt, den gibt es nicht, ganz gewiss nicht. Mag Stapleton sich solchem Aberglauben hingeben und Dr. Mortimer sich ihm anschließen, aber wenn ich überhaupt irgendeine hervorstechende Eigenschaft habe, so ist es nüchterner, gesunder Menschenverstand und nichts wird mich dahin bringen, an so etwas zu glauben. Damit würde ich ja zu dem Niveau der armen Bauersleute herabsteigen, die nicht einmal mit einem gewöhnlichen Geisterhund zufrieden sind, sondern ihn als ein Tier beschreiben, dem höllisches Feuer aus Maul und Augen sprüht. Von solchen Fantastereien würde Holmes nichts wissen wollen und ich bin hier als sein Vertreter. Aber Tatsachen sind und bleiben Tatsachen, und ich habe zweimal sein Geheul auf dem Moor gehört. Nehmen wir an, es triebe sich wirklich irgendein riesiger Hund auf dem Moor herum, damit ließe sich ja alles erklären. Aber wo könnte ein solcher Hund verborgen liegen? Wo bekäme er zu fressen? Woher wäre er gekommen? Und wie ginge es zu, dass kein Mensch ihn je bei Tage gesehen hat? Ich muss zugeben, dass die natürliche Erklärung fast ebenso viele Schwierigkeiten darbietet wie die andere. Und ganz abgesehen vom Hund, es bleibt die Tatsache bestehen, dass in London irgendeine menschliche Tatkraft im Spiele war. Wir hatten den Mann in der Droschke und den Warnungsbrief, der Sir Henry aufforderte, dem Moor fernzubleiben. Dieser Brief zumindest existierte tatsächlich, aber er konnte eben sowohl von einem beschützenden Freund wie von einem Feinde ausgehen. Wo war jetzt in diesem Augenblick dieser Freund oder Feind? War er in London geblieben oder war er uns hierher gefolgt? Konnte er der Fremde sein, den ich auf dem Moor gesehen hatte? Allerdings habe ich nur jenen einzigen flüchtigen Blick auf ihn geworfen, und doch, es sind bei diesem Erlebnis verschiedene Umstände vorhanden, deren ich so sicher bin, dass ich darauf schwören kann. Der Fremde gehört nicht zu den Leuten, mit denen ich hier bekannt geworden, und ich habe jetzt sämtliche Leute der ganzen Gegend gesehen. Er war der Gestalt nach viel größer als Stapleton, viel schlanker als Frankland. Barrymore hätte es möglicherweise sein können, aber diesen hatten wir im Hause zurückgelassen, und ich bin sicher, dass er uns nicht unbemerkt hätte folgen können. Also verfolgt uns hier ein Fremder auf Schritt und Tritt, gerade wie ein Fremder uns in London ausspionierte. Wir sind ihn die ganze Zeit über nicht losgeworden. Könnte ich meine Hand auf diesen Mann legen, so wären wir vielleicht am Ende aller unserer Schwierigkeiten. Zur Erreichung dieses Ziels muss ich jetzt alle meine Kräfte anspannen. Mein erster Gedanke war, Sir Henry von allen meinen Plänen in Kenntnis zu setzen. Ein zweiter und klügerer Gedanke jedoch brachte mich zum Entschluss, auf eigene Faust zu handeln und so wenig wie möglich von meinen Gedanken verlauten zu lassen. Sir Henry ist schweigsam und zerstreut. Seine Nerven haben einen seltsamen Stoß erlitten, seitdem er jenes Geheul auf dem Moor hörte. Ich will nichts sagen, was seine Beängstigungen womöglich noch vermehren könnte, aber ich will meine Vorkehrungen treffen, um meinen Zweck zu erreichen. Heute Morgen nach dem Frühstück hatten wir eine kleine Szene. Barrymore bat Sir Henry um eine Unterredung, und sie verweilten kurze Zeit unter vier Augen in seinem Arbeitszimmer. Ich saß im Billardzimmer und hörte mehrere Mal, dass sie ihre Stimmen erhoben. Ich konnte mir wohl denken, was den Gegenstand ihres Gespräches bildete. Nach einer Weile öffnete der Baronet die Tür und bat mich hereinzukommen. Barrymore glaubt, Grund zu Beschwerden zu haben, sagte er. Er meint, es sei unredlich von uns gewesen, auf seinen Schwager Jagd zu machen, nachdem er uns aus freiem Willen das Geheimnis mitgeteilt hätte. Der Schlossverwalter stand sehr bleich, jedoch vollkommen gefasst vor uns. »Ich mag vielleicht zu heftig gesprochen haben, Herr«, sagte er, »und wenn dies der Fall sein sollte, so bitte ich recht sehr um Vergebung. Ich war eben sehr überrascht, als ich die beiden Herren heute früh zurückkommen hörte und erfuhr, dass sie Selden verfolgt hätten. Der arme Kerl hat gerade genug durchzumachen, und es war nicht nötig, dass sich ihm noch jemand auf die Hacken setzte.« Wenn Sie zu uns aus freiem Antrieb davon gesprochen hätten, so wäre es allerdings was anderes, antwortete der Baronet. Sie sprachen aber erst, oder vielmehr Ihre Frau tat es, als Sie nicht mehr anders konnten. Ich glaubte aber nicht, dass Sie von meiner Mitteilung Gebrauch machen würden, Sir Henry. Wirklich, dieser Gedanke lag mir völlig fern. Der Mann ist eine Gefahr für die Menschheit. Überall über das Moor verstreut liegen einsame Wohnungen, und er ist ein Bursche, der vor nichts zurückschrecken würde. Man braucht nur mal einen Augenblick sein Gesicht zu sehen, um das zu wissen. Nun nehmen Sie mal zum Beispiel Herrn Stapletons Haus. Da ist bloß er allein, der die Bewohner verteidigen könnte. Nein, die ganze Gegend ist unsicher, solange Selden nicht wieder hinter Schloss und Riegel ist. Er bricht in kein Haus ein, Herr. Darauf gebe ich Ihnen mein heiliges Wort. Aber er wird überhaupt keinen Menschen mehr in dieser Gegend belästigen. Ich versichere Ihnen, Sir Henry, in ganz wenigen Tagen werden die nötigen Vorkehrungen getroffen und wird mein Schwager nach Südamerika unterwegs sein. Um des Himmels willen, Herr, bitte ich Sie, teilen Sie der Polizei nicht mit, dass er noch auf dem Moor ist. Sie haben es aufgegeben, ihn dort zu suchen, und wenn er sich ruhig verhält, so kann er es abwarten, bis sein Schiff abgeht. Wenn Sie ihn angeben, so bringen Sie damit unbedingt auch meine Frau und mich in Ungelegenheiten. Ich bitte Sie, Herr, sagen Sie der Polizei nichts davon. Was meinen Sie dazu, Watson? Ich zuckte die Achseln und erwiderte, wenn er außer Landes wäre, so wäre der ruhige Steuerzahler damit eine Last los. Aber wenn er nun noch jemanden anfällt, ehe er abreist? So einen wahnsinnigen Streich wird er nicht begehen, Herr. Wir haben ihn mit allem versorgt, was er nur braucht. Wenn er ein Verbrechen beginge, so würde dadurch ja bekannt werden, dass er hier auf dem Moor versteckt liegt. »Da haben Sie recht«, sagte Sir Henry. »Nun, Barrymore?« »Oh Gott, segne Sie, Herr, ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Es wäre meiner armen Frau tot gewesen, hätte man ihren Bruder wieder ergriffen.« »Ich glaube, Watson, wir machen uns da einer Begünstigung schuldig, aber nach dem, was ich gehört habe, glaube ich, ich könnte es nicht übers Herz bringen, den Mann anzugeben.« Und damit basta. Es ist gut, Barrymore, Sie können gehen. Der Mann stammelte noch einige Worte des Dankes und ging. Plötzlich aber blieb er zögernd stehen, kam zurück und sagte, »Sie sind so freundlich gegen uns gewesen, Herr, dass ich es gern vergelten möchte, so gut ich's nur kann. Ich weiß etwas, Sir Henry, und hätte es vielleicht früher sagen sollen, aber als ich Kenntnis davon erhielt, war seit Sir Charles Leichenschau schon lange Zeit verstrichen. Ich habe bis jetzt zu keiner Menschenseele ein Wort davon verlauten lassen. Es betrifft den Tod meines armen, früheren Herrn.« Der Baronet und ich sprangen beide gleichzeitig von unseren Stühlen auf und riefen, »Wissen Sie, wie er ums Leben kam?« »Nein, Herr, davon weiß ich nichts.« »Was wissen Sie denn?« »Ich weiß, warum er um jene Stunde an der Pforte war. Er hatte eine Verabredung mit einem Weibe.« »Mit einem Weibe? Was?« »Ja. Und wie hieß sie?« »Den Namen kann ich Ihnen nicht angeben, wohl aber seine Anfangsbuchstaben. Diese sind L.L. »Woher wissen Sie das, Barrymore?« »Sehen Sie, Sir Henry, Ihr Onkel bekam an jenem Morgen einen Brief. Für gewöhnlich bekam er sehr viele Briefe, denn er war eine hervorragende Persönlichkeit hier in der Gegend und seine Gutherzigkeit war allgemein bekannt.« Deshalb wandte sich jeder, der in Verlegenheit war, mit Vorliebe an Sir Charles. Aber an jenem Morgen war nur der einzige Brief angekommen, deshalb fiel er mir umso mehr auf. Der Brief war in Coombe Tracy aufgegeben und die Adresse von einer Frauenhand geschrieben. Weiter? »Nun, Herr, ich dachte nicht mehr daran und würde überhaupt nicht mehr daran gedacht haben. Indessen vor ein paar Wochen räumte meine Frau Sir Charles Arbeitszimmer auf. Es war seit seinem Tode nichts darin angerührt worden, und da fand sie hinten im Kaminrost die Asche von einem verbrannten Briefe. Sein größerer Teil war in kleine Stückchen zerfallen, aber ein kleiner Streifen vom unteren Ende einer Seite hing noch zusammen und die Schriftzüge waren zu lesen, indem sie sich grau von dem schwarzen Grunde abhoben. Wir hielten es für eine Nachschrift zu dem Briefe und die Worte lauteten folgendermaßen. »Bitte, bitte, da Sie ein Gentleman sind, so verbrennen Sie diesen Brief und seien Sie um 10 an der Pforte.« Unterzeichnet war dieser Satz mit den Buchstaben L.L. »Haben Sie den Streifen aufbewahrt?« »Nein, Herr, er fiel uns unter den Händen in Asche zusammen.« »Hatte Sir Charles schon früher Briefe mit derselben Handschrift erhalten?« Ich sah mir sonst seine Briefe nicht an und achtete nicht besonders darauf. Ich hätte auch auf diesen Brief nicht geachtet, wenn er nicht eben allein gekommen wäre. Und Sie haben keine Ahnung, wer L.L. ist? Nein, Herr, so wenig wie Sie selber. Aber ich nehme an, wenn wir die Dame ausfindig machen könnten, so würden wir mehr über Sir Charles Ende erfahren. Ich begreife nicht, Barrymore, wie Sie dazu kamen, einen so wichtigen Umstand zu verheimlichen. Nun, Sir Henry, wir fanden den Brief gerade in jenen Tagen, als wir selber durch meinen Schwager in eine so fatale Verlegenheit versetzt wurden. Und dann, Herr, wir hatten alle beide Sir Charles sehr lieb gehabt, wie es ja nach allem, was er für uns getan hatte, gar nicht anders sein konnte. Wenn wir die Geschichte wieder aufrührten, so konnte das unserem armen alten Herrn nichts nützen, und wenn irgendwo eine Dame im Spiel ist, so ist es besser, vorsichtig zu sein. Auch der beste Mensch. Sie meinten, es könnte seinem guten Rufe schaden? Nun, jedenfalls dachte ich, es könnte nichts Gutes daraus entstehen, aber jetzt sind Sie so gut zu uns gewesen, und ich fühle, es wäre nicht recht von mir gewesen, wenn ich Ihnen nicht alles gesagt hätte, was ich von der Geschichte weiß. Sehr gut, Barrymore, Sie können gehen. Nachdem der Mann hinausgegangen war, wandte Sir Henry sich zu mir und sagte, »Nun, Watson, was meinen Sie zu diesem neuen Licht, das auf meines Onkels Ende fällt?« »Mir scheint, die Dunkelheit ist nur noch schwärzer geworden, als sie schon war.« »Das ist auch meine Meinung, aber wenn wir nur L.L. aufspüren könnten, so würde sich die ganze Sache aufklären.« »Was sollen wir nach Ihrer Meinung tun?« »Sofort Holmes von allem in Kenntnis setzen. Für ihn wird dies der Anhaltspunkt sein, nach welchem er so lange gesucht hat.« Ich begab mich sogleich auf mein Zimmer, um für Holmes einen Bericht über das Gespräch dieses Morgens niederzuschreiben. Augenscheinlich musste er in letzter Zeit mit Arbeit überhäuft gewesen sein, denn ich hatte aus der Bakerstraße nur ein paar ganz kurze Notizen erhalten, worin von meinen Berichten überhaupt nicht die Rede war. Sogar die Aufgabe, die ich auf Baskerville Hall zu erfüllen hatte, war nur ganz obenhin erwähnt. Ohne Zweifel nimmt die Untersuchung wegen der Erpressung alle seine Geisteskräfte in Anspruch. Aber der heute neu hinzugekommene Umstand muss ganz gewiss seine Aufmerksamkeit fesseln und seine Teilnahme neu beleben. Ich wollte, er wäre hier. Den 17. Oktober. Heute strömte den ganzen Tag der Regen hernieder, raschelte im Efeu des alten Hauses und troff aus den Dachrinnen. Ich dachte an den entsprungenen Sträfling, der obdachlos draußen auf dem öden, kalten Moor umherirrt. Der arme Kerl, wie furchtbar auch seine Verbrechen gewesen sind, er hat gelitten und dadurch wenigstens teilweise gesühnt. Und dann dachte ich an den anderen, den Mann, dessen Gesicht wir in der Droschke sahen, dessen Gestalt sich im Moor gegen die Mondscheibe abhob. War er ebenfalls draußen in der Regenflut, der unsichtbare Späher, der Mann der Finsternis? Als es Abend wurde, zog ich meinen Regenmantel an und wanderte voll düsterer Gedanken weit hinaus in die regendurchweichte Heide und ließ mir den kalten Regen ins Gesicht schlagen und den Wind um die Ohren pfeifen. Gott sei bei denen, die jetzt in den großen Morast hineingeraten, denn selbst das feste Land ist beinahe schon ein Sumpf. Ich fand die schwarze Felsenspitze, auf dessen Höhe ich den einsamen nächtlichen Gesellen gesehen hatte. Ich erklomm die schroffe Zacke und blickte von der Höhe aus über die traurig düstere Hügellandschaft hin. Überall nichts als das öde Land, schwere Regengüsse, die die Flanken der Hügel peitschten und langsam ziehende schiefergraue Wolken. Fern zur Linken ragten, halb verborgen durch den Nebel, die beiden schlanken Türme von Baskerville über den Bäumen auf. Sie waren die einzigen Anzeichen menschlichen Lebens, die ich erblicken konnte. Die einzigen Wohnungen weit und breit waren die plumpen prähistorischen Steinhütten auf den Abhängen der Hügel. Nirgends eine Spur von dem einsamen Manne, den ich in der vergangenen Nacht an dieser selben Stelle sah. Auf dem Rückwege überholte mich Dr. Mortimer in seinem Wägelchen. Er kam auf holprigem Heidenwege von dem einsam liegenden Pachthof Faulmeer her. Er hat sich uns gegenüber sehr aufmerksam benommen, und es ist kaum ein Tag vergangen, dass er nicht auf Baskerville Hall vorgesprochen und sich nach dem Fortgang unserer Nachforschungen erkundigt hätte. Er bat mich dringend, in seinen Wagen zu steigen, da er mich durchaus nach Hause bringen wollte. Ich fand ihn verstimmt und zerstreut, und die Zerstreutheit rührte von dem Verschwinden seines Hündchens her, das aufs Moor hinausgelaufen und nicht wieder zurückgekommen war. Ich suchte ihn möglichst zu trösten, konnte mich aber innerlich des Gedankens an das Pferd, das ich im Grimpener Sumpf verschwinden sah, nicht erwehren, und ich glaube nicht, dass er seinen kleinen Freund jemals wiedersehen wird. »Ach, sagen Sie doch mal, Mortimer«, fragte ich, als wir den schlechten Weg entlang rumpelten, »es gibt wohl wenig Leute hier in der Gegend, die Sie nicht kennen.« »Wohl kaum einen einzigen Menschen.« »Können Sie mir dann vielleicht den Namen einer weiblichen Person sagen, deren Anfangsbuchstaben LL sind?« Er dachte ein paar Minuten nach und antwortete, »Nein, es gibt hier ein paar Zigeuner und andere Leute aus dem Arbeiterstand, von denen ich nicht genau Bescheid weiß, aber unter dem Landvolk oder den Gebildeten gibt es keine, deren Namen diese Anfangsbuchstaben aufweist.« »Doch halt, warten Sie mal«, fuhr er nach einer kleinen Pause fort, »da ist Laura Lyons. Das stimmt mit den Buchstaben L.L. Sie wohnt jedoch in Coombe Tracy.« »Wer ist das?«, fragte ich. »Herrn Franklands Tochter.« »Was? Vom alten Franklin, dem Rechtsverdreher?« »Ganz recht. Sie heiratete einen Maler namens Lyons, der hierher aufs Moor kam, um Skizzen zu machen. Nachher stellte es sich heraus, dass er ein Lump war, und er verließ sie. Nach allem, was ich gehört habe, mag indessen die Schuld nicht ausschließlich auf seiner Seite gelegen haben. Ihr Vater weigerte sich auch nur das Geringste zu tun. Sie hatte nämlich gegen seinen Willen geheiratet, und vielleicht hatte er auch sonst noch einige Gründe. Sie hat daher mit dem alten Sünder sowohl wie mit dem Jungen einen ziemlich schweren Stand gehabt.« »Wovon lebt sie?« »Ich glaube, der alte Franklin hat ihr eine Kleinigkeit ausgesetzt. Viel kann das jedenfalls nicht sein, denn mit seinen eigenen Verhältnissen steht es ziemlich faul. Mag sie nun auch an ihrem Unglück selber schuld sein, jedenfalls konnten wir nicht ruhig mit ansehen, dass sie hoffnungslos unter die Räder kam. Man beschäftigte sich mit ihrer Lage, und verschiedene von den Leuten hier in der Gegend sprangen ihr bei, um ihr einen anständigen Erwerb zu ermöglichen. Stapleton tat etwas und Sir Charles ebenfalls. Ich steuerte auch eine Kleinigkeit bei. Sie schaffte sich eine Schreibmaschine an und lebt nun von der Anfertigung von Abschriften.« Er wollte wissen, warum ich fragte, doch gelang es mir, seine Neugier zu befriedigen, ohne ihm allzu viel zu sagen, denn wir haben durchaus keinen Anlass, jedermann ins Vertrauen zu ziehen. Morgen früh werde ich mich nach Coombe Tracy aufmachen, und wenn es mir gelingt, diese Frau Laura Lyons von etwas zweifelhaftem Rufe zu sprechen, so bringt uns dies der Aufklärung von einem der vielen geheimnisvollen Ereignisse um ein gutes Stück näher. Ich kann von mir sagen, dass ich heute klug wie eine Schlange gewesen bin, denn als Dr. Mortimer mit seinen Fragen ein bisschen gar zu unbequem wurde, fragte ich ihn so ganz nebenbei, zu welchem Typus eigentlich Franklins Schädel gehöre. Die Folge davon war, dass ich während des ganzen Restes unserer Fahrt nichts als Schädelleere zu hören bekam. Ja, ich habe nicht umsonst jahrelang mit Sherlock Holmes zusammengelebt. Von dem heutigen trüben Regentag habe ich nur noch einen einzigen Vorfall zu verzeichnen. Ich hatte nämlich gerade eben eine Unterhaltung mit Barrymore und bekam dabei eine Trumpfkarte in die Hand, die sich gewiss als wertvoll erweisen wird, wenn der rechte Zeitpunkt da ist. Mortimer blieb bei uns zu Tisch und nach dem Essen spielten der Baronet und er Ecarté. Ich ging ins Bibliothekszimmer und ließ mir dort von Barrymore meinen Kaffee bringen. Da die Gelegenheit günstig war, so benutzte ich sie, ein paar Fragen an ihn zu richten. »Na«, sagte ich, »ist denn nun Ihr braver Verwandter fort oder haust er noch auf dem Moor?« »Ich weiß es nicht, Herr. Ich hoffe zu Gott, dass er fort ist, denn er hat uns nichts als Verlegenheiten bereitet. Ich habe nichts mehr von ihm gehört, seitdem ich ihm das letzte Mal Speisen brachte, und das war vor 3 Tagen.« »Sahen Sie ihn denn damals?« »Nein, aber das Essen war verschwunden, als ich das nächste Mal nach jener Stelle ging.« »Dann muss er also ganz bestimmt da gewesen sein.« »Man sollte das annehmen, indessen wäre es auch möglich, dass der andere es genommen hätte.« Ich wollte gerade die Kaffeetasse an meine Lippen führen, hielt aber auf halbem Wege inne und starrte Barrymore an. »Der andere? Sie wissen also, dass noch ein anderer Mann da ist?« »Ja, Herr, es ist noch einer auf dem Moor.« »Haben Sie ihn gesehen?« »Nein. Woher wissen Sie denn etwas von ihm?« »Selden erzählte mir von ihm. Es mag etwa 1 Woche her sein, vielleicht auch etwas länger. Er hält sich ebenfalls versteckt, ist aber kein entsprungener Sträfling nach allem, was ich erfahren konnte.« »Es gefällt mir nicht, Herr Doktor. Ich muss Ihnen aufrichtig sagen, die Sache gefällt mir ganz und gar nicht.« Es lag plötzlich ein seltsam eindringlicher Ernst in dem Ton, womit Barrymore sprach. »Nun, Barrymore, hören Sie mal, was ich Ihnen sage. Ich verfolge bei dieser ganzen Angelegenheit kein Interesse als das Ihres Herrn. Ich bin nur zu dem Zweck hierher gekommen, ihm beizustehen. Sagen Sie mir also frei und offen, was ist bei dieser Sache, das Ihnen nicht gefällt?« Barrymore zögerte einen Augenblick, als bedauerte er, dass er sich zu einem Gefühlsausbruch habe hinreißen lassen, oder als wüsste er nicht, die rechten Worte zu finden. Endlich aber rief er, indem er mit der Hand nach dem aufs Moor hinausgehenden Fenster deutete, gegen dessen Scheiben der Regen peitschte: »Es sind alle diese Vorgänge, Herr. Irgendwo ist ein Verbrechen im Spiel und es wird irgendein fürchterlicher Schurkenstreich ausgebrütet, darauf will ich schwören. Ich wäre wirklich von Herzen froh, wenn ich Sir Henry erst wieder auf der Rückreise nach London wüsste.« »Aber was ist es denn, das Sie beunruhigt?« »Nehmen Sie nur Sir Charles Tod. Die Umstände waren ja schlimm genug, nach allem, was der Vorsitzende bei der Leichenschau sagte. Dann die Töne nachts auf dem Moore. Kein Mensch hier in der Gegend würde wagen, nach Sonnenuntergang übers Moor zu gehen, und wenn er noch so viel dafür bezahlt bekäme. Dann dieser Fremde, der sich da draußen versteckt hält und überall herumschleicht und herumschnüffelt. Was sucht er? Was bedeutet das alles? Sicherlich nichts Gutes für jeden, der den Namen Baskerville trägt, und ich will mich aufrichtig freuen, wenn Sir Henrys neue Dienerschaft hier in Baskerville Hall einzieht und ich nichts mehr damit zu tun habe.« »Aber was ist denn mit diesem Fremden?« fragte ich. »Können Sie mir irgendetwas über ihn sagen? Was sagte Selden Ihnen? Hatte er das Versteck des Mannes herausbekommen, oder wusste er, welche Zwecke dieser verfolgte?« Er sah ihn ein- oder zweimal, aber er ist ein verschlossener Charakter und durchaus nicht mitteilsam. Zuerst dachte er, es wäre einer von der Polizei, doch merkte er bald, dass jener seine eigenen Absichten verfolgte. Worin diese aber beständen, das konnte er nicht entdecken, nur meinte er, es wäre wohl ein feiner Herr. Und wo hauste dieser Mann nach Seldens Angabe? In den alten Häusern am Hügel, in einer von den Steinhütten aus der Vorzeit. Aber wie verschaffte er sich sein Essen? Selden bemerkte, dass er einen Jungen hat, der ihm alles besorgt und ihn mit dem Notwendigsten versieht. Höchstwahrscheinlich holt er dieses aus Tomb Tracy. Schön, Barrymore, wir können gelegentlich mal wieder darüber sprechen. Nachdem der Diener gegangen war, trat ich an das schwarze Fenster und sah durch die vom Regenwasser trüben Scheiben nach den ziehenden Wolken und den Baumwipfeln, die sich vor dem Sturmwind bogen. Eine unbehagliche Nacht hier drinnen. Und wie musste sie erst draußen sein, auf dem Moor in einer Steinhütte? Welch ein leidenschaftlicher Hass muß den Mann beseelen, der sich in dieser Jahreszeit in solchen Verstecken verbirgt. Und welchen Zweck muß einer verfolgen, der sich solchen Strapazen unterzieht? Jedenfalls einen ernsten und wichtigen. Dort, in der Steinhütte auf dem Moor, liegt der wahre Mittelpunkt des Problems, das mich so fürchterlich gemartert hat. Und ich schwöre, es soll kein Tag mehr vergehen, und ich werde alles tun, was in Menschenkräften steht, um dem Geheimnis auf den Grund zu kommen. Ende von Abschnitt 10. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 11. Februar 2026.